Skate setzt. Ja. Ich möchte auch alle im Namen des Kulturvereins Vogelweide. Da geht nichts. Geht's jetzt? Aber jetzt geht's, oder? Ich möchte auch alle im Namen vom Kulturverein Vogelweide herzlich begrüßen. Wir freuen uns, dass wir bei den Premierentagen wieder dabei sein können. Die Vogelweide hat heuer das Programm, Jahresprogramm Res Publica, öffentliche Sache gehabt, und da passt die Christine ihre Arbeiten herrlich dazu und wunderbar dazu. Und sie hat immer, die Plakatprojekte sind ein Aushängeschild auch, glaube ich, von der Christine, und mit dem hat sie sich sehr beschäftigt und mit diesen politischen Positionen auch, die uns auch beschäftigt und umgetrieben haben heuer. Und darum freue ich mich, dass wir sie gewinnen haben können, diese Arbeit bei uns zu verwirklichen. Also ich sage kurz was über meine Arbeit. Das Plakat heißt Not Just for Trees, und ich habe den Park jetzt nicht als Erholungsraum thematisiert, sondern als Ausgangsort und Austragungsort von demokratischen Prozessen. Und zwar habe ich räumlich und zeitlich unterschiedliche Proteste zur Erhaltung oder auch zur Errichtung von Parks in diesem Plakat zusammengefügt. Und es sind Kämpfe, die sich abgespielt haben in einem Zeitraum von 1969. Das ist eigentlich das älteste, was auf dem Plakat zu finden ist, nämlich People's Park in Berkeley 1969, wo sich Studierende einen bis dahin brachliegenden Teil von der Universität Berkeley sozusagen genommen haben und einen Park errichten wollten. Und die Universität hat sehr rigoros reagiert und hat die Leute mit der Polizei vertrieben. Und infolgedessen hat es aber, das hat eigentlich nur dazu geführt, dass es eine weitaus größere Protestbewegung gegeben hat, wo sich auch sehr viele andere Studierende und auch Anrainerinnen angeschlossen haben und auch sehr viele damals Anti-Vietnam-Kriegs-Gegnerinnen. Und die Reaktion darauf war, dass der damalige Gouverneur Reagan die Nationalgarde geschickt hat, und es hat dann also wirklich ganz schlimme Auseinandersetzungen sogar mit einem erschossenen Studenten gegeben. Die Leute dort haben 10 Jahre lang gekämpft, und 1979 hat die Universität sozusagen klein beigegeben und hat diesen Park erlaubt. Und den gibt es heute noch. Und er ist eigentlich eine ganz tolle Geschichte. Es gibt dort Gemeinschaftsgärten, Spielplätze, Volleyballplätze. Also es wird auch sehr von der umliegenden Bevölkerung mitgetragen, dieser Park. Die nächste Geschichte ist, die da dokumentiert wird, beziehungsweise es sind ja eigentlich immer Slogans, Transparente und Symbole von diesen Kämpfen. Das nächste ist Park Fiction in Hamburg, ein Kampf, der gedauert hat von 1994 bis 1997, und wo einfach die Leute, also auch wieder Künstler, Künstlerinnen, aber auch sehr, sehr viele Anrainerinnen verhindert haben, dass dieser jetzige Park verbaut wird, also beziehungsweise das ganze Viertel sozusagen gentrifiziert wird. Dann Not Just for Trees sozusagen, das Thema stammt aus den Protesten vom Gezi-Park 2013. Ich glaube, das ist noch recht gut in Erinnerung. Auch da wieder ist darum gegangen, zu verhindern, dass ein Park durch ein Einkaufszentrum ersetzt wird. Und auch da, glaube ich, das wissen wir alle noch, das ist ja noch nicht so weit zurück, hat es sehr, sehr heftige Kämpfe gegeben. Und etwas, was ich jetzt vergessen habe, aber zeitlich noch vor dem Gezi-Park war, und sozusagen, dass ich extra dazu genommen habe, weil das einen Bezug zu Innsbruck herstellt, das ist Adolf-Bichler-Platz, und da habe ich also diese Symbole mit den Bäumen, mit den Kreuzen drauf, weil die hat es damals tatsächlich gegeben, und ich denke, für Innsbruck war das auch eine sehr widerständige Geschichte. Und das ist auch, finde ich, bezeichnend oder vielleicht auch einfach als Anmerkung wert. Es ist eigentlich der einzige Park, der als Park nicht erhalten wurde. Also alle anderen Kämpfe waren erfolgreich. Also alle anderen Park gibt es nach wie vor. Ja, und vielleicht noch als letzten Satz, es war mir eigentlich auch wichtig, den Park hier, also diese Kämpfe auch hierher zu verorten und auch die Umgebung mit einzubeziehen, ein bisschen so dieses Spiel mit Abbild und Wirklichkeit und auch als Hinweis darauf, dass also Wirklichkeit nichts Feststehendes ist, sondern eben veränderbar. Danke. Gibt es noch offene Fragen? Möchte bei der Christine noch was fragen oder mitdiskutieren? Möchte noch bei der Christine was fragen? Gibt es noch offene Dinge, die zu besprechen wären? Ja. Niemand? Was ist das Polis? Ja, das Polis ist eigentlich nur der Hinweis auf Gezipark und ich glaube, alle türkisch Sprechenden werden das kennen, es ist Polizei. Also der Gezipark war abgesperrt mit diesen Absperrungen, wo immer diese Schrift von der Polizei vorne drauf war. Nein, das ist nicht der Flugzeug, sondern das war dieses Bierzeichen.